Was sollen wir außerdem an Feiertagen besonders meiden? An Feiertagen sollen wir ganz besonders die Sünde meiden und alles, was uns zur Sünde führen kann, wie gefährliche Belustigungen und Gesellschaften. Ja, aber alle Belustigungen sind nicht verboten, aber alle gefährlichen Belustigungen und Gesellschaften sind sowieso verboten, umso mehr an Sonn- und Feiertagen natürlich. Eine umso größere Sünde, wenn sie da aufsucht, besucht. Die Diskotheken, die es zur Zeit vom Heiligen Pfarrer vom Mars gegeben hat, die haben nicht so geheißen und die Musik war nicht ganz so deppert. Aber sonst eins von seinen großen Problemen, neben Distanzen, das er abgestellt hat und damit verbunden, bis zu einem gewissen Grad eben auch die Sonntagsarbeit, seine Gesellschaft immer ruiniert. Denn an Gottes Segen ist alles gelegen, Bauern, das ist einbildend und halt pflügen und alles Mögliche am Sonntag. Aber den Segen Gottes ziehen sie damit nicht auf sich oder ihre Felder herab. Das ist sicher. Deswegen gehört inzwischen alles den Banken. Ist auch gerecht. Irgendwie muss ja jeder auch für seine Sünden leiden und Buße tun. Würde auch anders gehen, aber das wollen die Menschen halt meistens nicht. Leider Gottes, sind wir so blöd. Und was anderes wollen. Das, was der liebe Gott für uns will. Und schauen, dass es besser wird.